Nein, ich fall um. Ich fall vom Sattel. Lass mich fahren. Nee, komm. Nein, es ging gerade, es ging gerade. Nein, ich rutsch von diesem Ding runter. Ja, ich muss nur einfach, wenn ich angefahren bin. Nein, nein, nein. Also noch nicht fahren. Ich kann jetzt noch einmal probieren. Komm, bitte. Ich kann doch viel besser fahren. Aua! Jetzt bleibt es mal so.